jetzt. Er wankt zur Tür und stößt beinahe mit Gabriel zusammen. Ja, Gabriel? Ich dachte, das wollt ihr sicher wissen. Sie sind wieder da. Was? Die Capes? Die königliche Familie, ja. Habt ihr Anregungen oder Kritik? Wir sind erreichbar unter brüder@wdr.de und freuen uns auf eure Nachrichten. Und jetzt haben wir noch einen Hörtipp für euch. Um eine faszinierende europäische Geschichte, schon lange vor der Französischen Revolution, geht es auch im Podcast Kontinent. Im Jahr 79 nach Christus nämlich ist die Stadt Pompeji nach dem Ausbruch des nahegelegenen Vesuv unter Lavaregen und heißer Asche versunken. Um diese Überreste einer vergangenen Welt geht es in der aktuellen Ausgabe von Kontinent, das europäische Magazin. Zu finden in der ARD-Audiothek. Der Link steht in den Shownotes.